Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Si crees que escuchar esto. Desde Mallorca, por fin, mando un abrazo a todos los oyentes de este programa. No sabéis lo que os perdéis. Niemand's Land, Contrabanda, FM 91.4, en Barcelona, claro. Summertime, Barcelona. Ein Juli-Tag in Barcelona, 36 Grad. Die Palmen zittern, die Touristen japsen und schwitzen durch die durchkommerzialisierte Innenstadt. Die Zeitungen, soweit es sie noch im Stadtbild zu sehen gibt, schreiben von der längsten Mondfinsternis des Jahrhunderts. Und dass man sich jetzt ganz legal Handfeuerwaffen aus dem Internet runterladen kann für den 3D-Drucker. Und Mick Jagger wird 75. Wer von uns hätte das gedacht, damals, dass dieser Bursche jemals so alt werden würde? An der Puerta del Ángel, Ecke Corte Inglés, ist ein Menschenauflauf. Die Techniker von Movistar, der übermächtigen Telefongesellschaft, protestieren gegen ihre unwürdigen Arbeitsbedingungen. Ich zücke mein Aufnahmegerät und dokumentiere die Protestaktionen. Eine Aktion, die absolut witzig und fantasievoll gemacht ist. Bestes Straßentheater. Dann werfe ich 5 Euro in die Streikkasse. Über dem Zentrum kreist ein Polizeihubschrauber. Das Trrrr vermischt sich mit dem Hupen der streikenden Taxis und dem Protest der Movistar-Techniker. Währenddessen strömen die Touristenmassen in die Kaufhäuser. Es ist Rebajaszeit, Sommerschlussverkauf. Auch hier sieht man immer mehr Schilder auf Englisch. Sales. Die Verenglischung der Kommerzsprache schreitet voran. Ich trinke einen Cortado in einer der wenigen noch altbackenen Bars an der Ronda San Antonio. Die Kellnerin sieht klasse aus, wie aus einem alten Film. Eine Schönheit der vergangenen 60er Jahre. Später auf dem Paseo San Juan sehe ich den alten José auf einer Bank sitzen. Er geht auf die 80 zu. Er hat jetzt einen Stock. Oh, Don José, ein Stock. Das ist aber neu, sage ich und setze mich kurz zu ihm. Er lacht und blinzelt mir zu. Ach, den Stock, den habe ich nur, um mir diese aggressiven Rollbrettfahrer auf Abstand zu halten. Und die Radfahrer, die kommen nämlich immer so dicht an einen ran. Ich brauche noch keinen Stock. Barcelona, Hitzewelle, Juli, Summertime in der Stadt. Thank you. Hereinspaziert, meine Damen und Herren. Kommen Sie näher. Machen Sie mit bei der Movistar Sklavenshow. Machen Sie sich einen Selfie mit der Movistar Sklavenshow. Movistar versklavt die Leute. Movistar unterhält ein Sklavenregime. Donnerstag, 26. Juli 2018, kurz vor 12 am Mittag, Plaza Catalunya, vor dem Movistar Centre, eine Protestkundgebung der Techniker von Movistar. Sie haben sich was ganz Besonderes ausgedacht, so eine Art Protestshow, ein Typ mit Schweinemaske, einem Mikro, erklärt den Leuten, was mit ihrem Geld passiert, wenn sie telefonieren und wie viel Lohn bzw. Nichtlohn und wie viel beschissene Arbeitsbedingungen die Techniker haben, die für Movistar arbeiten. Sie haben eine Art Streikkasse. Da kann man Geld rein tun und kann die Leute unterstützen. Ein Aktivist trägt einen schwarzen Anzug, einen schwarzen Frack, ebenfalls eine Schweinemaske und einen schwarzen Koffer. Der andere trägt eine Sektflasche. Die beiden repräsentieren offensichtlich die Manager von Movistar, die sich das Geld in die Tasche stecken, während die Arbeiter mit immer kleineren und immer mieseren Löhnen abgespeist werden. Wir haben hier die Kracher der Resistenz hier. Ich werde da gleich mal was reintun. Die Sheriffs stehen vor der Tür und passen auf, dass das Ganze keine unkontrollierten Ausmaße annimmt. Movistar Esclaviza heißt, sie haben ein Sklavenregime eingeführt, um ihre Angestellten, besonders die Techniker, zu unterdrücken und sie auszubeuten. Esclaviza Movistar, ein großes Transparent, hängt auch ebenfalls vor der Tür. Movistar unterhält ein Sklavenregime. Movistar Esclaviza. Jetzt gibt es wieder Musik und viele Leute haben sich dem Protest angeschlossen. Sie haben sich natürlich eine Ecke ausgesucht, wo die dichtesten Menschenströme vorbei müssen. Das heißt, sie haben praktisch ihren Protest sehr, sehr sichtbar gemacht. Niemandsland 94 FM Kontrabande. In einer Melange aus Jetlag und Alkohol, in einem Bus mit 100 Sachen. Ich bin unterwegs mit meiner unsichtbaren Eismaschine, mit meinem unsichtbaren offenen Kamin.

no passaran. Passarem. Buenaventura, Burundi. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo, los bravos hombres del pueblo se han reducido al ejército en Barcelona. Februar 1937. Abgeschnitten vom übrigen Gebiet der Republikaner und von der französischen Grenze haben die Basken einen schweren Stand gegen die überlegene Heeresmacht der Nationalen. Hinzu kommt, dass das Land politisch zerrissen ist. Nur die Küstenprovinzen stehen auf Seiten der Republik, wobei der alte Gegensatz zwischen Biscaya und Navarra, der bis auf die Galistenkriege zurückgeht, eine Rolle spielt. Sergeant Joldi kämpft in der baskischen Armee gegen die Nationalen. Wir kämpften weiter. Was sollten wir sonst tun? Wir glaubten an uns und hofften auf Hilfe vom Ausland. Wir konnten gut gegen die Araber, gegen die Legionäre und Italiener kämpfen, denn wir kannten uns im Gebirge besser aus. Die Riquetés, das sind die kalistischen Kampfeinheiten, waren unsere schlimmsten Feinde. Sie sprachen unsere Sprache und sie kannten das Gelände so gut wie wir. Sie konnten in unsere Linien einsickern. Sie waren fanatische Kämpfer. Am besten kämpften wir nachts. Wir gruben uns in den Bergen ein und schickten unsere Trupps aus, um einen schwachen Punkt in den feindlichen Linien zu finden, und dann griffen sie den Feind von hinten an. Bei Nacht kamen wir oft voran, doch am Tage, ohne die Unterstützung von Artillerie, Flugzeugen und Tanks, wurden wir immer wieder zurückgeworfen. Doch wir konnten es uns nicht leisten, zurückzugehen, denn so viel Gelände beherrschten wir nicht. Am Tage war der Feind im Vorteil. Aber am späten Nachmittag sahen wir auf unsere Uhren und überlegten, wann die Sonne wohl untergehen werde. Die Nächte gehörten uns. Wir waren eine seltsame Armee, die sich aus Studenten, Mechanikern und Bauern zusammensetzte und nur von einer Handvoll regulärer Offiziere angeführt wurde. Wir trugen marineblaue Overalls und wussten mit jeder Waffe umzugehen, französischen Gewehren aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1870 und den neuesten Modellen aus der Tschechoslowakei. Frankreich weigerte sich, uns Waffen zu liefern. Die meisten Waffen kamen aus Mexiko. In Bilbao hatten wir 5 Schiffe für die mexikanische Regierung gebaut. Als es uns schlecht ging, schickten sie die Schiffe mit Gewehren und Maschinengewehren beladen zurück durch die Blockade. Wir hatten auch selbstgemachte Dynamitbomben, 3 Ladungen Dynamit in einer Tomatenkonservenbüchse mit einem 16-Sekunden-Zünder. Den Zünder steckten wir mit der brennenden Zigarette an. Wir kämpften uns die Berge hinauf und die Berge wieder hinab, und das Seltsame war, dass der Feind immer wusste, wo wir waren. Wenn wir das Radio anstellten, hörten wir Capo de Llano, der, betrunken oder scheinbar betrunken, mit dem Glas gegen das Mikrofon schlagend, unsere genaue Position angab. Auch bei uns gab es die 5. Kolonne der Faschisten. Es war entnervend, aber daran musste man sich bei diesem Krieg gewöhnen. Im März 1937 zogen wir hinauf ins Gebirge, gruben uns ein und versuchten, General Mola daran zu hindern, über das Gebirge in die Küstenebene einzubrechen. Es gab dort 3 hohe Berge. Sie hießen Maroto, Albertia und Jacinto. Und wir wussten, wenn wir sie verloren, brauchte der Feind dort nur seine Kanonen in Stellung zu bringen. Dann beherrschte er auch die Küstenebene. Wir hatten unsere Beobachtungsposten auf den Bergspitzen und unsere Geschütze waren an den Abhängen darunter in Stellung gebracht. Unsere Geschütze waren klein, aber sie machten ziemlich viel Lärm. Das Land war verschneit. Wo man auch hinsah, überall lag Schnee. Wir trugen weiße Mützen und gruben Stellungen in den hart gefrorenen Boden. Auch der Feind tat das. Wir waren wie Geister, die im Schnee umgingen. Wir banden Dynamit an Stöcke und benutzten diese Ladungen als Handgranaten. Es war eine furchtbare Waffe. Die Riquetés machten uns das nie nach. Wahrscheinlich wagten sie es nicht. Mit diesen Ladungen töteten wir manchmal eine ganze Grabenbesatzung. Wir wussten, wie man mit den Ladungen umzugehen hatte. Wir waren gute Pelotaballspieler. Der Feind wusste, dass wir Stellungen an den Abhängen hatten und beschoss uns. Die Geschosse kamen immer genau um 11 Uhr vormittags. Manche wühlten sich in den Boden, andere schlitterten über die Schneedecke oder schlugen in die Erde und flogen unter dem Boden weiter, ehe sie explodierten. Es war unheimlich, aber dort oben war alles unheimlich. Die Riquetés hatten eine Vorliebe für Dum-Dum-Geschosse. Die schlagen unheilbare Wunden. Dum-Dum-Geschosse explodieren bei der geringsten Berührung in 1000 Teile. Die Berührung eines Blattes kann genügen. Und wenn sie in den Schnee schlagen, hinterlassen sie geisterhafte blaue und rote Flammen. Aber es gibt kein Geräusch. Nur die Flammen sind zu sehen. Wir hielten den Kamm des Gebirges so lange wie möglich, aber sie brachten immer schwerere Geschütze in Stellung und sie drängten uns zurück auf die Abhänge, die zum Küstenland abfallen und die dicht mit Eichenwäldern bedeckt sind. Wir kämpften uns durch Regen und Nebel. Wir wussten kaum, ob der Feind vor oder hinter uns war. Zwischen dem Gebirge und den Vorbergen liegt ein Platz, der heißt Crucetas, eine Straßenkreuzung, wo die Straßen nach Villarreal und nach Aramayona abzweigen. Crucetas ist keine Stadt, nur ein Punkt, von dem aus die beiden Straßen sich in die Ebene verlieren. Wir hatten Befehl, Crucetas zu halten, und dort kam es zu den schwersten Kämpfen des ganzen Feldzugs. Auf der linken Flanke lagen junge Soldaten, die noch nie in der Schlacht gewesen waren. Die Riquetés kamen über die Hügel herunter und brachten sie um. Ich wurde hinübergeschickt, um festzustellen, warum sie uns nicht unterstützt hatten. Ich fand keinen mehr am Leben. Das war früh am Morgen und der Regen fiel. Für den Rest des Tages waren die Sanitäter damit beschäftigt, die Leichen nach Ochandiano abzutransportieren. Viele der Sanitäter wurden ebenfalls getötet. Vielleicht hätten wir die Leichen nicht bergen sollen, aber einer der Glaubensartikel der Basken gebietet, dass jeder Tote begraben werden muss. Deshalb wagten wir es nicht, sie im Freien liegen zu lassen. Der Feind nahm Crucetas ein und warf uns zurück, aber wir eroberten es zurück. Viermal verloren wir es, viermal nahmen wir es. Crucetas ist offenes Land, nirgendwo bietet sich eine Deckung. Einmal lag ich neben einem Baumstamm, bis ich merkte, dass er hohl war. Hätte man mich beschossen, die Kugeln wären durch die Rinde wie durch Papier gegangen. Schließlich hörte der Regen auf und die Sonne kam hervor und der Feind konnte unsere Stellungen sehen. Flugzeuge kamen und beschossen uns. Am nächsten Tag gingen wir zurück. Erschöpft von 5 Wochen Kampf, sank ich in einen niedrigen Graben und schlief ein. Flugzeuge warfen Bomben, die alle Männer in meiner Umgebung töteten. Ich schlief so fest, dass ich nicht einmal die Einschläge hörte. Der Feind hatte den Gebirgskamm besetzt und wir wurden langsam zur Küste zurückgedrängt, aber in den Vorbergen kämpften wir immer noch um jeden Fußbreit Boden. Wir kamen in das Dorf Theanuni, nicht weit von Barrasar liegt es. Das Dorf war schwer von Bomben getroffen worden. Die Telefonmasten lagen auf den Dächern der Häuser. Niemand lebte mehr in dem Ort, kein einziger. Es war gegen Abend und das ausgebrannte Dorf lag verlassen da. Plötzlich sah ich etwas Erstaunliches. Langsam kam über die zerbombte Straße ein Ochsengespann, das einen Krankenwagen zog. 2 Männer, die tot waren, hatte man auf das Dach der Ambulanz gelegt. Wie sie dorthin gekommen waren, wusste niemand. Wir sahen in den Wagen. Er war voller Toter. Blut tropfte auf die Straße. Die Ochsen trotteten in der fallenden Dämmerung voran. Und weiter tropfte Blut auf die Straße. Wir schlugen uns in die Berge hinab nach Barrasar durch. Immer wieder kam es zu Gefechten. Immer wieder griffen uns die Flugzeuge an. Wir hatten Angst. Eine Abteilung Kavallerie war nach Barrasar geschickt worden. Es war das einzige Mal, dass wir Kavallerie einsetzten und die Flugzeuge hatten diese Abteilung ausgemacht. Nach dem Luftangriff war keiner der Kavalleristen mehr am Leben. Über den weiteren Verlauf der nationalen Offensive berichtet der französische General Duval, der bei seinen Beobachtungen mehr an der Beurteilung der strategischen Pläne interessiert ist. Am 15. und 16. Mai 1937 eroberten die Schwarzpfeilbrigaden und die Division 23. März, die an die Front zurückgekehrt waren, das Massiv des Khatta und stießen am 19. bis zum Weichbild von Mungia vor. Amorabieta wiederum fiel in die Hände der 2. Brigade. Sodann wurde eine gemeinsame Aktion der 2. und der 4. Brigade ausgeführt, durch die vom 22. bis 24. Mai der vorspringende Winkel der feindlichen Stellung bei Manaria beseitigt wurde. Die 4. Brigade ließ Dima hinter sich und vereinigte sich mit der 2. Am Ende des Mai behaupteten die Truppen des Angreifers demnach eine Offensivstellung von Lemona bis zum Meer, die 3 bis 6 Kilometer vom Schutzgürtel von Bilbao entfernt war. Man gönnte sich jetzt die notwendige Ruhepause, damit später nichts dem Zufall überlassen blieb. Aus Bilbao selbst nun wieder der baskische Sergeant Yoldi. Anfang Mai 1937 kam ich nach Bilbao zurück. Plötzlich wurde meiner Abteilung befohlen, auf dem Hauptplatz der Stadt anzutreten. Wir sollten dafür sorgen, dass niemand den Platz betrat und keiner ihn verließ. Man erklärte uns nicht, warum wir dorthin geschickt wurden. Man befahl uns nur, kein schweres Gepäck und keine Decken mitzunehmen. Wir meinten, man werde uns dort auf dem Platz neu einteilen und an einen nahegelegenen Frontabschnitt schicken. Wir waren Sturmtruppen und immer bereit, im Augenblick der Gefahr an die Front geworfen zu werden. In dieser Nacht war kein Fliegeralarm gekommen. Es war eine schöne, milde Nacht. Auf den Straßen war kaum Verkehr. Wir kamen am Platz an und man gab uns den Befehl, die Ingenieurschule zu umstellen. Wir gehorchten verwundert, stellten aber keine Fragen. Natürlich wussten wir, dass die Ingenieurschule seit Beginn des Krieges das Hauptquartier und das Depot der Anarchisten in Bilbao war. Bis dahin hatten die Anarchisten auf Seiten der Republik gekämpft. Sie kämpften gut. Die Ingenieurschule war ein großes gelbes Gebäude, das die eine Seite des Platzes de la Casilla einnahm. Es beherrschte den Platz, auf dem es Bäume und Brunnen gab. Der Platz war still und dunkel. Wir bezogen Posten und warteten. Unsere Gewehre waren auf das Gebäude gerichtet. Einzeln oder in kleinen Gruppen hielten wir Wache. Die Anarchisten, die in die Schule hinein wollten, entwaffneten wir. Gegen 600 bewaffnete Männer zeigten sich im Laufe der Nacht auf dem Platz. Wir nahmen ihnen ihre Waffen ab. 2 oder 3 Lastwagen füllten sich mit Handgranaten, Pistolen und Gewehren. Man fluchte über uns. Langsam bekamen wir eine Vorstellung davon, was hier gespielt wurde. Wir brachten Maschinengewehre und Granatwerfer in Stellung und richteten die Mündungen auf das Schulgebäude. Alles ging ganz ruhig vor sich. Wir wussten, die Anarchisten planten etwas, aber wir wussten nicht, was sie planten. Gegen 7 Uhr morgens geschah etwas Erstaunliches. Etwa 10 gelbe Lastwagen, besetzt mit bewaffneten und randalierenden Männern, kamen an. Insgesamt müssen gegen 600 Mann in den Fahrzeugen gesessen haben. Wie hielten sie an? Das Kräfteverhältnis war etwa gleich, aber es kam zu keinem Kampf. Sie fluchten furchtbar. Sie sahen müde und erschöpft aus, und wir dachten uns schon, dass sie von der Front kamen, aber sie sagten uns nichts darüber. Wir hörten es dann später. Hätten wir gewusst, wo sie herkamen, wir hätten wohl unsere Maschinengewehre auf sie gerichtet und sie erschossen. Es war nun hell und wir verhandelten, trotzdem war es seltsam still auf dem Platz. Wir verstanden nicht, was das zu bedeuten hatte. Wir wussten nicht, warum wir die Anarchisten entwaffnen sollten. Man verschwieg uns etwas. Es gab endlose Verhandlungen und schließlich wurde beschlossen, sie bewaffnet durchzulassen. Sie gingen in die Ingenieurschule. Wieder wurde verhandelt. Einer unserer Offiziere, Major Mario, ein großer, hübscher und sehr mutiger Bursche, beschloss, in die Schule zu gehen und doch zu fragen, was los sei. Er sagte nur, »Wenn ihr einen Schuss hört, macht euch keine Sorgen um mich. Ihr wisst, was dann geschehen ist. Brennt dann das Haus einfach nieder.« Da kam ein sehr alter Anarchist aus der Schule. Er trug einen Karabiner. Er war weißhaarig und Tränen rannten ihm über sein Gesicht. Er ging über den Platz und rief, »Was ist eigentlich los? Sind denn alle verrückt geworden?« Dann zerschlug er sein Gewehr an einer Hauswand. Er ging davon, und wir waren ebenso klug wie zuvor. Um 10 Uhr kam Befehl, wir sollten in die Kaserne zurückkommen. Etwas später erfuhren wir, was geschehen war. Die Anarchisten hatten eine offene Revolte geplant. Sie wollten sich dem Beispiel der Anarchisten in Barcelona anschließen. Aber bei uns lief es glimpflicher ab als dort. Es kam zu keinem Blutvergießen. Die Regierung hörte rechtzeitig von der Verschwörung und deshalb wurden wir eingesetzt, um die Anarchisten zu entwaffnen. Wir hatten einen Aufstand verhindert, der ebenso sinnlos gewesen wäre wie jener in Barcelona. Was wir erst später hörten, war dieses. Die Anarchisten hatten ihre Stellungen bei Pena de Udala einfach verlassen. Sie waren desertiert. Wir verloren eine Menge Truppen, als wir versuchten, den Feind aufzuhalten und dieses Loch zu stopfen. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 85. Teil. Eine Niemandslandproduktion, 2018. Literaturhinweis: General Duval,

gibt es nicht einmal mehr Zigaretten. Und so halten sie sich fest an den Ideen. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Spazieren und denken nach. Dann schwarz mit Bus und U-Bahn. Oder stehen einfach da und warten ab. Selbst die, die nicht mehr warten konnten, haben hier nichts anderes zu tun. Besonders nachts plagt alle Langeweile. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. There's a place around the corner where your dead friends live. Your dead friends live. Einseitiges Projekt. Globalisierung ist ein ganz einseitiges Projekt. Wie kann ein so einseitiges Projekt durchgesetzt werden? Nun, es ist wenig überraschend, dass die US-Globalisierung auf staatliche Gewalt angewiesen ist. Globalisierung ist also nicht zu trennen von den an die 1000 US-Basen, die den Globus überspannen und in mehr als, ich glaube, ein Drittel aller Länder der Welt installiert sind. Auch da spricht Friedman wieder Klartext. Er sagt, die unsichtbare Hand des Marktes kann niemals ohne eine unsichtbare Faust arbeiten. McDonald's kann nicht gedeihen ohne McDonnell Douglas, den Hersteller der F-15. Ja, Sie sehen, Sie würden sich nie trauen, das wäre eine so radikale Systemkritik, die würden sich nie trauen zu sagen, dass sagt er, war affirmativ, ganz offen. Und die unsichtbare Faust, die den geschäftlichen Erfolg von Silicon Valley Technologien in der Welt garantiert, heißt US Army, Air Force, Navy and Marine Corps. Das Einzige, was man ihm bei dieser Analyse vorhalten könnte, wäre wahrscheinlich der Begriff unsichtbare Faust, weil diese Faust nicht so unsichtbar ist, zumindest für die, die von ihr betroffen sind. Das heißt, diese unsichtbare Faust bleibt natürlich auch der Weltbevölkerung, wenn man so will, nicht verborgen. Und wir finden deswegen, können Sie durch alle Jahrzehnte, können Sie die entsprechenden Umfragen verfolgen, auf die Frage, welches Land stellt die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt dar? 2013, hier ist es nochmal gestiegen, finden Sie konsistent über alle Jahre eigentlich immer die gleiche Antwort. Und das ist auch nicht so überraschend, wenn Sie sich wieder, jetzt sind wir wieder beim Beispiel Geschichte und geschichtliches Gedächtnis, wenn Sie sich klar machen, dass die USA in den 241 Jahren ihrer Geschichte in 90% aller Jahre sich in Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen mit anderen Nationen befunden haben. 90% ihrer gesamten Zeit, ihrer Existenz von 241 Jahren. Dann haben sie eigentlich ein gewisses Anrecht erworben auf den Titel größte Bedrohung für den Weltfrieden. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Das ist eine Antwort. Klar bin ich enttäuscht. Ich habe mal gehofft, dass noch irgendwas kommt. Geh, wenn du gehen musst. Woanders ist nicht hier. Du verlässt mich nicht. Ich verletz mich mit dir. Louis ist der Typ mit dem Auto. Louis ist der Typ, der dich abholt. Louis hatte immer schon Freunde. Louis gehört dir seit der Neuen. Louis soll dir sagen, ich lieb dich. Louis sagte immer nur, sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Meine Mutter war 49 Jahre lang Satellitenfernsehen. Dass sie überall hinbringen kann und du kannst nicht schlafen. Die Straße rauscht wie ein Meer. Die letzte Telefonzelle ist ein betrunkener Rheinfern. Louis ist der Typ mit dem Auto. Louis ist der Typ, der dich abholt. Louis hatte immer schon Freunde. Immer so viele. Die einen werden bezahlt und die anderen wollen gewinnen. Louis ist im Laden und kauft Blumen. Louis kauft immer die falschen. Die kann aber rein. Sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Sei nicht so gierig, sei nicht immer so gierig. Sei nicht so schwierig, immer so schwierig. Sei nicht so traurig. Kurz vor 11 Uhr am Mittag. Die Sonne brennt schon gnadenlos auf die Stadt hernieder. Es ist Samstag, der 28. Juli 2018. Sie hören Niemandsland 91,4 FM auf Kontrabanda. Jeden Samstag senden wir 2 Stunden in deutscher Sprache, aber nicht nur. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wie immer gibt es aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Ich muss immer wieder betonen, Kontrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbst verwaltet, wir sind selbst finanziert und wir sind absolut kommerzfrei. Wir sind eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Und am Mikrofon und an der Technik hören Sie wie immer Detlef Jeskerz. Neben allen Bedrohungen, die immer weiter auf uns zukommen, gibt es noch eine neue. Es gibt mittlerweile die perfekte digitalisierte Lüge. Es ist nämlich möglich, Menschen perfekt in einen Zusammenhang zu bauen und als Film zu präsentieren, in dem sie nie waren, und Sachen sagen zu lassen, die sie nie gesagt haben, und Handlungen vornehmen zu lassen in einem Film, die sie nie vorgenommen haben. Es geht um die immer weiter fake mögliche Digitalisierung. Ziegen, bitte, was hat Kanzlerin Merkel da gerade zu Erdogan gesagt? Ziegenfucker. Ton- und Videoaufnahmen lassen sich also immer raffinierter und glaubwürdiger verfälschen. Schwarzseher trauen den filmischen Fake News zu, die Demokratie zu zerstören. Wir leben in gefährlichen Zeiten, warnt der falsche Obama im Echten. Es beginnt eine Ära, in der unsere Feinde jeden jederzeit alles sagen lassen können, was sie wollen, ohne dass es je wirklich gesagt wurde. Das Video, kürzlich veröffentlicht vom Internetmedium BuzzFeed, ist das bislang überzeugendste Beispiel einer Fake News, die der zweiten Generation. Kaum haben sich die Algorithmen sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter als Verstärker von Propaganda und Desinformation entpuppt, warnen Experten vor dem perfekten digitalen Schwindel der überzeugenden Verfälschung von Ton- und Videoaufnahmen. Twitter-Bots und Facebook-Trolle, die jedem Nutzer seine maßgeschneiderten Echokammer liefern, sollen demnach nur der Anfang der Manipulation gewesen sein. Was nun angeblich droht, ist die Perfektionierung der Lügenmanufaktur. Es ist ein historischer Glücksfall, dass wir uns bisher auf Videos als Tatsachenbeweise verlassen konnten. So umriss der Google-Experte für künstliche Intelligenz, Ian Goodfellow, die Zeitenwende im November auf einer Tagung des Massachusetts Institute of Technology. Und der Technologe Aviv Ovadia vom Center for Social Media Responsibility der University of Michigan sagt: Was geschieht, wenn jeder jedes Ereignis überzeugend simulieren kann, egal ob es stattgefunden hat oder nicht? Immer einfacher werde es, Audio- und Videoinhalte zu verfälschen von dem Szenario. Ein Weltführer befehligt einen Atomschlag bis hin zur Simulation der Stimme des eigenen Partners, der am Telefon nach dem Bankpasswort fragt. Eine Infokalypse drohe der Verlust der vertrauten Medien und Kommunikationsstrukturen, das sagt Ovadia. Die Werkzeuge und die Motivation, Falschmeldungen in die Welt zu setzen, sind längst vorhanden. Nun sei die ultimative Eskalation des Schwindels und der Schwindelei in Sichtweite, die Verzerrung der Realität selbst. Gut anderthalb Jahre ist es her, dass der Welt erstmals klar wurde, wie das Internet das Geschäft mit Wahrheit und Lüge verändert. Russlands Mühen, die US-Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, sind immer noch nicht gänzlich aufgeklärt. Doch auf Twitter allein betrieb die St. Petersburger Trollfabrik Internet Research Agency 3.814 Accounts. Die Propagandatweets erreichen mittlerweile 1,4 Millionen US-Bürger. Fake News sind also sehr einfach zu machen. Man kann das Gesicht nachmachen und das Gesicht jede Grimasse und jede Mimik darstellen lassen, wenn man einmal die Gesichtsdaten in ein Programm eingegeben hat. Das funktioniert so. Videos der Zielperson und jener Person, die diese im Video ersetzen soll, werden von einer Software in einzelne Frames zerlegt und analysiert. Zum Beispiel, man nimmt das Gesicht einer bekannten Person und analysiert sie mit diesem Programm und zerlegt sie. Mindestens 500 Einzelbilder der Person sind notwendig, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann kommt der zweite Schritt, das Trainieren. Anhand dieser Einzelbilder werden spezielle künstliche neuronale Netzwerke, so heißen die, generative adversarial, generative adversarial networks, darauf trainiert, die beiden Gesichter zuverlässig aus allen Richtungen und in jeder Position zu erkennen und abzugleichen. Und der dritte Schritt ist die Übertragung. Damit kann eine Software, zum Beispiel Fake App, das Gesicht der Zielperson ganz oder teilweise durch das zweite Gesicht ersetzen. Ein Video, das so entsteht, nennt sich Deepfake. Man könnte also das Gesicht, sagen wir mal, von Obama nehmen und ihn unheimlich fürchterliche faschistische Dinge sagen lassen und obszöne Handlungen vollziehen lassen. Zum Beispiel, er steckt sich einen Finger in die Nase, bohrt und isst dann zum Beispiel das Ergebnis dieser Bohrung vor laufender Kamera auf und solche Geschichten. Man hat das schon im Internet gesehen von bekannten Personen, Fußballtrainern und anderen. Nun lässt es sich immer leichter produzieren. Nun wird irgendwann natürlich der Videobeweis, zumindest der Videobeweis im Nachhinein, nicht mehr relevant sein werden. Kommerziell lässt sich das Ganze auch natürlich schön ausbeuten. In der Filmbranche gibt es Videomanipulationen schon sehr lange. Das sagt zum Beispiel ein Herr Niesner. Der ist KI-Experte. Ständig würden für Spielfilme wie etwa James Camerons Avatar verblüffend reale Bilder generiert. Der Aufwand sei jedoch dabei extrem hoch. Wir erforschen, wie es auch einfacher geht, sagt Niesner. Zusammen mit seinen Kollegen hat er verblüffende Verfahren ersonnen, um Gesichter und inzwischen sogar ganze Oberkörper in Video nach Gutdünken zu manipulieren. Wie das funktioniert, zeigt Niesner in seinem Büro an der Fakultät für Informatik in Garching. Auf seinem Computer ruft er ein Video auf, das den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einer Neujahrsansprache zeigt. Gleichzeitig filmt er sich selbst mit einer einfachen Webcam. Dann vollbringt die Software Face-to-Face ihr Zauberwerk. Lacht Niesner, lacht auch Putin. Zieht Niesner die Augenbrauen hoch, tut es auch Putin. Der russische Präsident ist die Marionette des Informatikers. Der Trick funktioniert, weil der Putin auf Niesners Bildschirm gar nicht mehr der Präsident aus den ursprünglichen YouTube-Videos ist. Stattdessen wird der Original-Putin von einer Putin-Maske überdeckt, einem perfekten 3D-Abbild des Präsidenten. Diese Gesichtsmaske kann Niesner anschließend mit seiner eigenen Mimik gleichsam fernsteuern. Ich verlas Auszüge aus einem Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Es heißt Die perfekte Lüge und stammt aus der Ausgabe Nummer 28 vom 2.6.2018. Hilf mir, dass mein Sturm sich legt, dass meine Flucht endet und weicht. Leih mir einen Mantel, einen Weg, dass mir eine Richtung bleibt und halt mich warm mit deinem Feuerlicht. Halt mich warm und vergiss mich nicht. Ich hab nichts mehr zu verlieren, wenn ich nicht schaff, werde ich zu Last. Such einen Platz in deinem Quartier und nicht, was du gespart hast, nur etwas Halt in dem Dickicht. Etwas Halt und sonst nichts. Nur eine Minute Ruhe, nur eine stille Nacht, hat mich bewacht, die um mich wacht und nicht schweigt. Hast du noch Liebe irgendwo? Steht vielleicht ein bisschen rum. Ich bin der ungebetene Gast, zersplittert und verstummt. Mein Ass im Ärmel ist durchnässt. Mein Ass im Ärmel ist mein letzter Rest. Nur eine Minute Ruhe, nur eine stille Nacht, die sich kümmert, mich bewacht, die um mich weiß und nicht schweigt. From Oregon. You're listening to Niemandsland 91.4 FM in Barcelona, and I greet all the listeners of that wonderful radio show, 20 years on air in Barcelona, a free voice in a world of little freedom. That's the truth. Es ist Samstag, der 28. Juli 2018. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit einem Stimmungsbild. Barcelona. Aufgewühltes Klima hier in der Stadt. Soziale Unruhen, Streiks und Proteste haben die vergangene Woche hier in Barcelona stark geprägt. Die Taxifahrer protestieren seit Tagen heftig, lautstark und zum Teil auch rabiat gegen die Internetriesen Cabify, Uber und andere Plattformen. Es sind die Plattformen für einen illegalen Taxi- bzw. Chauffeursdienst, die dem traditionellen Taxigewerbe wortwörtlich das Geschäft kaputt machen. Es geht ums Überleben, nachdem der oberste katalanische Gerichtshof am Montag angekündigt hatte, das Uber-Verbot zu revidieren bzw. zu widerrufen. Besonders kritisch war hier der Angriff einer Gruppe Taxifahrer auf ein Uber-Auto, in dem eine französische Touristenfamilie saß. Die 10-jährige Tochter musste entsetzt mit ansehen, wie wütende Kerle auf das Auto einschlugen und traten. Auch gestern Abend und heute Morgen ist die Innenstadt von Barcelona für 90% des Verkehrs gesperrt. Die Taxis blockieren systematisch alle wichtigen Zufahrtswege zum Zentrum von Barcelona. Betroffen sind natürlich die Touristenmassen, die jetzt von dem Flughafen in die Innenstadt strömen und ihre Hotels beziehen wollen. Außerdem blieben viele Flugpassagiere diese Woche am Boden, weil das Kabinenpersonal des irischen Billigfluganbieters Ryanair streikt. In Barcelonas Flughafen El Prat waren Dutzende Flüge betroffen. Zudem hatten die Taxifahrer am Mittwoch einen Autokorso organisiert. der im Schritttempo vom Flughafen zur Innenstadt fuhr. Der Verkehrsstau war beträchtlich. Worum geht's? Es geht nicht nur um höhere Löhne. Bei der Fluggesellschaft Ryanair wird für Tarifverträge gestreikt. Vielleicht auch bald in der Bundesrepublik. Ich habe ein Gespräch gelesen mit Janis Schmidt. Janis Schmidt ist Pressesprecher der Vereinigung Cockpit. In Irland, Portugal, Spanien und Belgien streiken in dieser Woche die Piloten und das Kabinenpersonal von Ryanair. Was wollen sie erreichen? Das Interview führt Susanne Knütter. Herr Janis Schmidt sagt, generell wird für Tarifverträge gestreikt, die es bei Ryanair bislang nicht gibt. In Deutschland gibt es zum Beispiel nur Individualverträge. Einige Mitarbeiter sind festangestellt. Sehr viele weitere arbeiten wiederum nach dem Contractor-Modell. Das heißt, dass sie nicht direkt bei Ryanair angestellt sind. Die Pilotinnen und Piloten sowie die Kabinenbesatzungen sind mit dieser Situation natürlich nicht zufrieden. Man schenkt ihnen aber kein Gehör. Deswegen formiert sich in den genannten Ländern Widerstand, aber auch in Griechenland, Italien, Großbritannien und Deutschland. Das Contractor-Modell klingt nach Leiharbeit. Jawohl, Ryanair bietet das als Service an. Piloten werden nicht von der eigentlichen Fluggesellschaft eingestellt, sondern sie werden bei verschiedenen Subunternehmen und Firmen beschäftigt und über diese vermittelt. De facto sind sie fest angestellt bei Ryanair, haben etwa Dienstpläne von dem Unternehmen. Offiziell sind sie es auf dem Papier dagegen nicht. Ryanair verweist darauf, dass auch andere Fluggesellschaften solche Modelle nutzen. Bei der Eurowings-Gruppe gibt es das nicht, ebenso wenig bei Lufthansa oder TUI Fly. Wenn überhaupt, gebraucht der Großteil der Flugbetriebe in Europa das nur zu einem kleinen Prozentsatz. Ryanair dagegen ist mit diesem Modell groß geworden. Der Grund dafür ist ganz einfach: die Einsparung von Sozialabgaben und keine Bindung der Angestellten an das Unternehmen. Und wenn irgendetwas schief geht, können die Beschäftigten ganz schnell gekündigt werden. Das hat natürlich nur Vorteile für das Unternehmen. Verdi und UFO organisieren das Kabinenpersonal. Der Bundesverband Vereinigung Cockpit führt unter den Piloten gerade eine Urabstimmung durch. Mit welchem Ziel? Antwort: Ende Juli werden wir das Votum auszählen. Ich erwarte eine klare Mehrheit dafür, dass die Piloten der Ryanair sich für unsere Forderungen aussprechen und für den Fall, dass das Unternehmen keinen konstruktiven Kurs einschlägt, diese auch mit einem Streik durchsetzen. Wie sehen die Tarifforderungen aus? Janis, in Deutschland handelt es sich um einen Vergütungstarifvertrag. Wir möchten weniger Variable, dafür einen größeren Anteil fixe Bezahlung haben. Es soll Klarheit darüber herrschen, wie viel Gehalt man am Ende des Monats bekommt. Momentan ist es bei Ryanair so: wenn man viel arbeitet, kann man relativ viel Geld verdienen. Wer aber krank oder in Urlaub ist, bekommt kein oder nur sehr wenig Geld. Es geht also nicht nur um höhere Löhne, sondern um die Strukturen, anhand deren Piloten entlohnt werden. In dem Zusammenhang wäre auch Mutterschutz ein Thema für einen zukünftigen Manteltarifvertrag. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der man die Gewerkschaften am langen Arm verhungern lässt. Das ist nicht zeitgemäß. Offenbar ist aber genau das möglich. Müssen Veränderungen nicht immer gegen Widerstände erkämpft werden? Ja, das stimmt. Doch EasyJet, Eurowings und TUI Fly beispielsweise bedienen ein ähnliches Klientel. Bei den genannten Unternehmen gibt es ebenfalls gewerkschaftliche Forderungen, aber nicht in dem Maße wie bei Ryanair. Bei EasyJet gibt es Tarifverträge, die mit Verdi abgeschlossen wurden. Die Beschäftigten dort haben unter dem Strich deutlich bessere Bedingungen. Anscheinend ist es möglich, Low-Cost mit Tarifverträgen zu betreiben. Es besteht der Verdacht, dass viele Piloten bei Ryanair Überstunden machen, um am Ende des Monats auf ein entsprechendes Gehalt zu kommen. Gibt es eine Erhebung? Die gibt es nicht. Ich habe einen Freund, der als Contractor bei Ryanair in Dublin arbeitet. In den letzten Monaten ist er immer jeweils an die 100 Blockstunden geflogen. Das klingt relativ wenig. Aber zum einen betreffen die Blockstunden die reine Flugzeit, von dem Moment, in dem das Flugzeug losfliegt, bis zur Landung. Die Bodenzeit, die Zeit zwischen den Flügen oder die Vorbereitungszeit ist darin nicht enthalten. Zum anderen limitiert der Gesetzgeber die gesetzliche Blockstundenzahl auf 900 Stunden im Jahr. Wenn Ryanair die Piloten 100 Stunden im Monat fliegen lässt, haben die Piloten nach 9 Monaten ihrer Zeit sozusagen abgeflogen. Das sind zwar individuelle Fälle, der eine fliegt 100 Stunden und der nächste wird nicht eingesetzt, verdient dadurch aber auch kaum etwas. Aber beide Situationen sind belastend für die Beschäftigten. Schauen wir mal in die Tagesthemen in 100 Sekunden, die Tagesschau vom heutigen 28.07.2018. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Längste totale Mondfinsternis in diesem Jahrhundert. Sie begann um 21.30 Uhr und dauerte 103 Minuten. Das Phänomen entsteht, wenn sich der Mond komplett in den Erdschatten schiebt. Neben dem Mond zeigte sich auch der Mars, besonders groß und rot. Erdogan kommt offenbar zum Staatsbesuch nach Deutschland. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll der türkische Präsident im September nach Berlin reisen. Zuletzt war Erdogan 2014 zu einem offiziellen Besuch in Deutschland. SPD-Vorsitzende Nahles warnt vor Nachahmung der Grünen in der Flüchtlingspolitik. Im Münchner Merkur rief sie die SPD auf, sich schärfer abzugrenzen. Nahles kritisierte die Zurückhaltung der Grünen, mehr sichere Herkunftsländer auszuweisen. Vielmehr plädiere sie für einen Realismus ohne Ressentiments, so die SPD-Politikerin wörtlich. Sami A. vorerst in Tunesien freigelassen. Der Untersuchungsrichter entschied, es könnten gegen den aus Deutschland abgeschobenen Islamisten derzeit keine Anschuldigungen erhoben werden. Sami A. kann das Land allerdings nicht verlassen, weil sein Reisepass einbehalten wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Zusammenstöße von Palästinensern und israelischer Polizei. Auf dem Tempelberg in Jerusalem wurden dabei etwa 40 Menschen verletzt. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, die Gewalt initiiert zu haben. Der Zugang zur Al-Aqsa-Moschee war vorübergehend gesperrt worden, nachdem mehrere Palästinenser sich dort verschanzt hatten. Das Wetter heute in der Mitte und im Osten noch länger freundlich, von Westen her jedoch einige Wolken mit Schauern und Gewittern, die stellenweise unwetterartig ausfallen. Höchstwerte 23 bis 35 Grad. Thema katalanischer Separatismus. Von Brüssel aus will Carles Puigdemont weiter für die Unabhängigkeit Kataloniens kämpfen. Der Ex-Regionalpräsident plant, Deutschland schon am Wochenende zu verlassen. Nach 4 Monaten. Bevor sich Europa bekanntester Separatist von dem Land verabschiedet, in dem er 4 Monate zubringen musste, bedankt sich Carles Puigdemont ausgerechnet bei Gefängniswärtern. Die hatten ihn Ende März nach seiner Festnahme auf der A7 in der JVA Neumünster bewacht. Aber der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens findet, dass sie ihn gut behandelt haben, so wie viele Menschen in diesem Land. Ich danke den Deutschen, die mich mit viel Respekt aufgenommen und mich wohlwollend behandelt haben, sagt Puigdemont an diesem Mittwoch vom Podium der Bundespressekonferenz in Berlin herab. Es ist ein wohl sehr stark inszenierter Abschied aus Deutschland. Puigdemont nutzt die nachrichtenarme Zeit, das Sommerloch, um noch einmal für die Unabhängigkeit seiner Heimat in Spanien zu trommeln. Am Samstag will Puigdemont nach Brüssel zurückkehren, also heute, wohin er sich im Herbst 2017 nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien abgesetzt hatte. Er kann das jetzt wieder sorglos machen. Eine erneute Festnahme wie am 25. März auf der Autobahn in Schleswig-Holstein droht ihm nicht mehr, denn das oberste Gericht in Spanien verzichtet auf die Auslieferung des 55-Jährigen. Nur nach Spanien sollte Puigdemont weiter besser nicht einreisen. Aber dem Eindruck nachzuschließen, den der Separatistenführer aus Barcelona am Mittwoch in Berlin machte, will er das auch vorerst nicht. Dort droht ihm wegen des Vorwurfs der Rebellion eine Gefängnisstrafe von bis zu 30 Jahren. Auch hat ihm die spanische Justiz das Abgeordnetenmandat im katalanischen Parlament faktisch entzogen und die Geldbezüge gesperrt. Doch Puigdemont ist offenbar nicht in Geldsorgen. Während seines Auftritts in Berlin sagte er, er bekomme viel Unterstützung und Geld aus Katalonien, auch finanzieller Art. Puigdemont trägt an diesem Tag in Berlin seine gelbe Schleife, im Revers seine Anzugsjacke. Das ist das Symbol der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, die den 55 Jahre alten ehemaligen Regionalpräsidenten weiter als wichtigen Akteur wahrnimmt. Puigdemonts Nachfolger in Barcelona, ein gewisser Herr Quim Torra, etwa sagt, Puigdemont sei weiter der legitime Regionalpräsident. Puigdemont war früher einmal Journalist. Er kann griffig formulieren, er regt sich und sagt, das müsse man sich einmal vorstellen, die spanische Regierung habe in der Vergangenheit sogar mit den Terroristen der baskischen ETA verhandelt, aber mit den Befürwortern der katalanischen Unabhängigkeit wollte sie das nicht tun. Er dagegen sei immer bereit, mit allen zu sprechen, auch mit der spanischen Regierung, sagt Puigdemont und lässt dann eine Frage im Raum hängen. Hat Spanien einen politischen Plan für Katalonien oder nicht? Diese Frage stellen wir uns schon seit Jahren. Konzentration natürlich. Esto representa una pequeña pérdida de tiempo porque todo tendrá que ser dicho y traducido después. Por eso les ruego que tengan un poco de paciencia. So, auf der Pressekonferenz in Berlin wird also Spanisch gesprochen und dann vom Spanischen übersetzt. Diese Pressekonferenz, dann werde ich die beenden, weil eine Viertelstunde später die Regierungspressekonferenz in diesem Saal stattfindet. Pero después tendré que acabar esta sesión porque inmediatamente después habrá la conferencia de prensa. Jo aquest cap de setmana tornaré a Bèlgica. Ich werde an diesem Wochenende nach Belgien zurückkehren. Allà és on tenim la Casa de la República i on hem de començar. Meine politische Aktivität wird wieder von Belgien ausgehen, denn dort ist der Sitz all unserer Tätigkeiten. Naturalment, amb la voluntat. Natürlich habe ich ein Mandat von der Bevölkerung, das ich respektieren und ausüben werde. Zweitens bin ich auch im Namen meiner Mitstreiter und Mitstreiterinnen hier. Und drittens wird es darum gehen, mein Recht auszuüben, wieder den Normalzustand herzustellen. Der Konflikt zwischen Spanien und Katalonien ist auch ein Streit um unterschiedliche Prinzipien. Die spanische Zentralregierung argumentiert, die Unabhängigkeitserklärung einer Region sei nicht von der Verfassung gedeckt. Die Gerichte in Spanien haben sich bislang auf die Seite der Regierung gestellt. Dagegen sagt Puigdemont, die Katalanen hätten das Recht auf Selbstbestimmung. Bevor wir anfangen mit der Fragestunde, möchte ich auf ein paar Dinge hinweisen. Erstens. Un agraïment molt sentit a varios col·lectius, començant pels advocats que han treballat en aquest cas. Erstens mein. Gut, jetzt gibt's viel Blablabla und Dankeschön hier, Dankeschön da, Handküsschen nach links und Handküsschen nach rechts. Es geht ihm einzig und allein um die katalanische Unabhängigkeit. Das lässt Puigdemont ganz klar bei jeder Gelegenheit raushängen. Kein anderes Thema interessiert ihn, kein anderer Punkt ist wichtig, keine sozialen Fragen, keine politischen Fragen, die irgendetwas mit Finanzen oder Geld oder Sozialleistungen oder Krankenhäusern oder Schulen oder sonst etwas zu tun haben. Es geht einzig und allein immer wieder um die Unabhängigkeit und die Loslösung von Spanien. Dafür will Puigdemont immer weiter kämpfen. Er hat nun mittlerweile die Bewegung Nationaler Ruf für die Republik, Crida Nacional per la República, gegründet, mit der er von Brüssel aus die Loslösung Kataloniens von Spanien weiter betreiben will. An institutionellen Unterstützern mangelt es allerdings. Die Bundesregierung etwa hat den öffentlichen Kontakt mit Puigdemont in den vergangenen 4 Monaten gemieden. Den packen sie nicht mit der Kohlenzange an, das wäre zu heikel. Die Bundesregierung steht auf dem Standpunkt, dass der Konflikt eine spanische Angelegenheit ist. Außerdem bestehe die Gefahr, dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung auf andere Regionen in Europa ausstrahlt und weitere separatistische Gelüste entfacht. Dagegen wehrt sich Puigdemont, der in Berlin sagt, die katalanische Frage ist eine europäische Frage. Außerordentlichem Respekt und sehr wohlwollend behandelt. Finalment també avui que fa exactament 4 mesos de la meva detenció, voldria tenir un record per als presos que a la presó de New Münster en van fer molt fàcil l'adaptació i en van rebre amb una cordialitat i un respecte que tampoc no oblidaré. So, hier bedankt er sich natürlich bei den anderen Knastleuten, die er da getroffen hat. Darauf möchte ich noch einmal hinweisen und möchte auch in dem Sinne noch mal herzlich meinen Dank aussprechen nach New Münster. Mich würde mal interessieren, ob Sie angesichts der aktuellen Situation eine verfassungskonforme Lösung noch sehen und wie könnte die aussehen? Les solucions que hem proposat sempre hem defensat que estaven conforme a la Constitució espanyola. Alle Lösungen, die wir angeboten haben, waren immer im Einklang mit der spanischen Verfassung. Wenn die spanische Regierung den Katalanen mehr Zugeständnisse bei der Verwaltung der eigenen Finanzen machen würde, wäre das dann vielleicht für Sie ein Grund, nochmal über die Unabhängigkeit nachzudenken, vielleicht darauf zu verzichten? Sobre la primera qüestió, en el passat, in der Vergangenheit wurden Verbesserungen vorgeschlagen, aber diese Vorschläge sind niemals umgesetzt worden, angenommen worden. Wir wissen nur 2 Dinge mit Gewissheit, nämlich erstens, dass Katalonien Vorschläge gemacht hat für einen Steuerpakt, für ein Steuerabkommen mit Spanien. Und la segona, que han estat totes rebutjades. Und zweitens, dass alle diese Vorschläge abgelehnt worden sind. Das sind die Tatsachen. Gibt es ein Projekt Spaniens für Katalonien? Kenne keins. Gut, das war eine Kostprobe aus der Pressekonferenz, die man Puigdemont in Berlin gewährt hat. Auf Nachfragen räumt Puigdemont dann aber ein, dass er von keiner einzigen Regierung der noch 28 EU-Mitgliedstaaten unterstützt wird. Und jetzt erhebt der bekannteste Separatist Europas auf seinem Podium in Berlin die Stimme und ruft aus, aber Europa besteht nicht nur aus Einzelstaaten, oder? Wir bekommen sehr, sehr viel Unterstützung von den einzelnen Bürgern aus ganz Europa. Und das ist eine gute Nachricht. Hier und drittens wird es darum gehen, mein Recht auszuüben, wieder den Normalzustand herzustellen. Was für ein schöner Sonntag. Christian Grimm von Dow Jones und Wall Street Journal. Herr Puigdemont, ich hätte eine Frage bezüglich der von Ihnen forcierten Abspaltung Kataloniens von Spanien. Im Zuge dessen haben viele Unternehmen angekündigt, falls die Unabhängigkeit ausgerufen werden sollte, Katalonien zu verlassen und haben ihre Unternehmenssitze nach Spanien verlegt oder ein spanisches Gebiet. Herr Puigdemont, Ihrer Einschätzung nach, würde das nicht Ihrer Region, die Sie so vertreten, wirtschaftlich enorm schaden? Würden Sie wirklich die Unabhängigkeit ausrufen? Inicialment aquesta és la narrativa que es va vendre, però avui ja tenim xifres oficials. Das ist die Version, die offiziell verkauft wird. Es gibt aber andere Zahlen. Sobre l'economia catalana el 2017 i l'economia espanyola. Über die Wirtschaft in Katalonien im Jahr 2017 und die in Spanien. I l'economia catalana ha crescut per sobre l'economia espanyola i la zona euro. Die katalanische Wirtschaft ist weit stärker gestiegen und angewachsen als die spanische. Les exportacions han tornat a batre rècords. Und so weiter. Also bei diesem Schmierentheater in Berlin redet der Separatistenführer Puigdemont alles, was schlecht ist, schön und hat da eine Bühne, um sich seinen Leuten gegenüber zu zeigen und sich ein internationales Flair zu geben. Aber insgesamt ist es wirklich ein Jammer, dass ihm überhaupt so eine Bühne geboten wird. Er ist ein erklärter Europagegner, er ist ein identitärer Nationalist, er ist rechts, er ist mit seiner früheren Partei in unglaubliche Korruptionsfälle verwickelt. Und diesem Rechten gibt man eine super Bühne. Naja, viel Spaß, Europa. Weitere Meldungen im Niemandsland. Berlin. Immer mehr Rentner in der BRD haben einen Minijob. Die Zahl der Menschen, die 65 Jahre und älter sind und einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, hat sich zwischen 2003 und 2017 auf über 1 Million nahezu verdoppelt, so die Passauer Neue Presse in ihrer Donnerstagsausgabe. Das Blatt beruft sich hierbei auf Daten der Bundesagentur für Arbeit, die die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann von Die Linke ausgewertet hat. Demnach gab es im Dezember 2017 genau 1.074.689 Minijobber, die 65 Jahre und älter waren. Ende 2003 waren es dagegen nur 587.046 gewesen. Flüchtlinge stürmen Spaniens Grenzen. Ceuta. Hunderte Flüchtlinge sind am Donnerstag in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika eingedrungen. Zwischen 450 und 600 Menschen hätten am frühen Morgen die gut 6 Meter hohen doppelten Grenzzäune überwinden können. Das berichteten spanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei. Sie haben die Beamten unter anderem mit selbstgebauten Flammenwerfern und mit Brandkalk attackiert. Es habe sich um den größten Ansturm der vergangenen Jahre auf die Exklave gehandelt. Wir haben danach die Bilder gesehen, die Schwarzafrikaner feierten das, als hätten sie ein wichtiges Fußballspiel gewonnen. Sie tanzten und brüllten und rannten auf die Kameras los. Thema Brüssel. Streik bei Ryanair zeigt weiter Wirkung. Auch am zweiten Tag des Streiks der Flugbegleiter bei Ryanair sind wieder zahlreiche Flüge der Airline von und nach Belgien ausgefallen. Am Brüsseler Flughafen wurden am Donnerstag 22 der 40 Verbindungen gestrichen, wie eine Sprecherin sagte. Rund 4.200 Passagiere konnten ihre Reise deshalb nicht antreten oder mussten auf einen anderen Flug umbuchen. Wegen des Ausstands des Kabinenpersonals in Belgien, Italien, Spanien und Portugal musste Ryanair bereits am Mittwoch rund 500 Flüge absagen. Berlin. Unternehmer fordern billiges Personal. Arbeitsminister plant Einwanderungsgesetz für Fachkräfte, um diesen Forderungen der Unternehmen nach billigem Personal nachzukommen. Folter, Hunger, Krieg. Egal, Deutschland schiebt natürlich ab, solange es um arme Menschen in Not geht. Ist das für die Bundesregierung offensichtlich kein Problem. Anders hält man es mit ausgebildeten Fachkräften aus sogenannten Drittstaaten. Die deutsche Wirtschaft hat schließlich ein Interesse daran, qualifizierte Arbeitskraft möglichst billig zu verwerten. Die hohe Erwerbslosigkeit und mangelnde Sozialleistungen in vielen Ländern weltweit sowie der harte Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt spielen ihr dabei natürlich in die Hände. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD fühlt sich diesem Ansatz verbunden. Noch dieses Jahr will er ein Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften auf den Weg bringen. Die Unternehmerverbände diktieren ihm bereits ihre Wünsche. Mit dem Gesetz will Heil Bewerbern aus besonders nachgefragten Berufen die Einreise gestatten. Sie sollen sich befristet zum Zweck der Arbeitssuche in der BRD aufhalten dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass Pflegekräfte aus dem Ausland für ein halbes Jahr nach Deutschland kommen und sich hier Arbeit suchen, hatte Heil bereits vergangenes Wochenende gegenüber Medien geäußert. Dabei will er, wie das bei Arbeitssuchenden aus der EU seit Ende 2016 geregelt ist, den Bezug von Sozialleistungen natürlich ausschließen. Am Dienstag kündigte er in einem Interview mit dem Handelsblatt an, er wolle die Eckpunkte für das Gesetz bereits im Herbst vorlegen. Bei den Unternehmern rennt er damit natürlich offene Türen ein. Monat für Monat wird ihr Klagen über fehlende Fachkräfte lauter. Engpässe in diesem Bereich seien für mehr als 60% der deutschen Unternehmen ein erheblicher Risikofaktor für die Geschäftsentwicklung, mahnte beispielsweise der Vizehauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, ein gewisser Volker Treier, am Mittwoch gegenüber dem Handelsblatt. Und Klaus Wohlrabe vom unternehmernahen Münchner IFO-Institut behauptete gar, dass inländische Arbeitskräfte nicht mehr ausreichten, um die offenen Stellen zu besetzen. Haha. Erfurt. An Thüringer Schulen musste 2017 mehr als einmal pro Woche eine Tat mit extrem rechtem, rassistischem oder antisemitischem Hintergrund registriert werden. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung in Erfurt auf eine kleine Anfrage von Katharina König-Preuß, Sprecherin für Antifaschismus der Fraktion Die Linke, hervor. König-Preuß erklärte in einer Mitteilung am Dienstag dazu: Mit insgesamt 68 Delikten an Thüringer Schulen, die als rassistisch, extrem rechts oder antisemitisch eingestuft wurden, ist leider erneut der bisherige Höchststand von 2015 erreicht. Mainz, Thema Polizeigewalt. In der Bundesrepublik werden zahlreiche Fälle von Polizeigewalt angezeigt, was aber nur in geringem Umfang zu einer Anklageerhebung führt. Zu diesem Ergebnis kommt die Auswertung von Zahlen aus einem laufenden Projekt der Uni Bochum mit dem ARD-Magazin Report Mainz. Demnach hätten 2016 von 2.383 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten nur knapp 2,3% zur Anklage oder zum Strafbefehl geführt, wie es in einem Bericht auf tagesschau.de vom Dienstagnachmittag heißt. Grund sei laut Tobias Singelstein, Inhaber des Lehrstuhls für Kriminologie an der Uni Bochum, die institutionelle Nähe der Ermittlungsbehörden zu den Beschuldigten. Thema Umweltschutz. 2017 wurden weltweit mehr als 200 Umweltschützer getötet. Paris. Weltweit sind im vergangenen Jahr mindestens 207 Umweltaktivisten getötet worden. Es sei die bislang höchste Zahl, teilte die Nichtregierungsorganisation Global Witness am Dienstag mit. 60% der Fälle ereigneten sich demnach in Lateinamerika. In Brasilien gab es mit 57 die meisten Morde an Umweltaktivisten, gefolgt von Kolumbien mit 24. Weltweit auf Rang 2 landeten die Philippinen, wo 48 Umweltschützer getötet wurden. In Afrika wurden 19 Fälle gezählt, davon allein 12 in der Demokratischen Republik Kongo. Noch eine Meldung aus Brüssel. Immer mehr Flüchtlinge werden nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, französisch MSF, auf dem Weg nach Europa abgefangen und gegen ihren Willen in libysche Sammellager gebracht. Beinahe täglich stoppe die als Küstenwache bezeichnete und von der EU finanzierte Miliz in internationalen Gewässern zwischen Libyen, Italien und Malta Boote und sperre die Menschen in Internierungslagern entlang der Küste ein, beklagte MSF am Mittwoch in einer Mitteilung. Diese europäische Politik, die von der Bundesregierung mitverantwortet wird, ist nicht nur zynisch und grausam, sie widerspricht der Menschlichkeit, erklärte Philipp Frisch von MSF. Sicherheit ging ihm still aus dem Weg. Es gab keine Schuld, es gab keinen Streit. Sie wurden lautlos beigelegt. Sie haben lange geraucht, sie haben endlos erzählt. Sie fanden kein Wie, kein Warum. Sie haben bewusst falsche Fragen gestellt. Ihre Worte stellten sich stumm. Verloren, verloren gibt es kein Vorn von. Verloren. Er hat schon früh in ihre Karten gesehen, ihre Spielertricks einsam durchschaut. Sie ließen es einfach um sich geschehen. Sie haben sich nie was zu sagen getraut. Sie setzten nie nach, kein Eins gegen Eins. Sie sahen sich nicht an, sie sahen fern. Sie haben sich unbemerkt ausgeliebt und hatten sich plötzlich nur noch gern. Verloren. Verloren. Und ist da nicht ein Morgen mehr? Verloren. Sein Lachen klagt nach, sie liefen auf Grund. Es war keine Frage der Zeit. Sie fühlt ihre Schmach, er hakt nicht nach. Sie ging viel zu schnell, immer weiter. Viel zu weit. Verloren. Und ist da nicht ein Morgen mehr? Verloren. Verloren. Verloren. Und ist da nicht ein Morgen mehr? Auf 91.4 FM. Contrabanda. Contrabanda. Ja, das war die Stimme von Herbert Grönemeyer. Die letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland sind jetzt angebrochen. Musik und Kino habe ich noch auf dem Programm. Es gibt eine Kölner Gruppe, die heißt Cat Ballou und die singen auf Kölsch. Die bewegen sich in dieser tollen Kölsch-Rock-Welle, die es seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Begonnen mit Blackfoes und Gruppen wie Bab und viele andere. Das Geheimnis hinter dem Vorhang, der in den vergangenen Tagen auf den Seiten im Internet von Cat Ballou in den sozialen Medien ganz oben stand, ist gelüftet. Seit Freitag, also seit gestern, ist die Kölner Band mit dem Sommersong Urlaub und dem zugehörigen Video am Start. Zudem kann ab sofort das kommende Album, das am 20. September mit einem Konzert im E-Werk präsentiert wird, vorgestellt werden. Als CD, Vinyl, vorbestellt werden. Also ihr könnt auch mal was kaufen. Ihr könnt Musik sogar kaufen, Leute, jawohl. Als CD, Vinyl, Doppel-LP oder Special Edition mit Fotobuch. Der letzte Ton ist gespielt, die Songs sind eingetütet, nur ein Mix steht noch aus. Erzählen Sänger Oliver Niesen und Bassist Kevin Witwer beim Gespräch im Proberaum der Band. Hören wir einmal das Lied Urlaub, das passt ja jetzt. Für viele Leute ist der Urlaub jetzt gerade angebrochen. Und dann sprechen wir weiter über diese Musik. So wie noch nie. Kummer bliebe noch ja nicht heim. Denn der Sommertime. Lieber machen eine Weiher und bitchen in der Playa. jetzt ist in jedem der Mäuerchen. Wir können überall chillen. Ich bin Jotto, Moja, nicht Jolo. Gehört Alpha Bay mit dem Sixpack. Jo, die hauen mir direkt weg. Ich habe ne Grill am Start. Wir treffen uns direkt im Park. Du bringst ne Böcke mit und wir bleiben bis die Sonnung eingeht. Noch flück zum Nobby in ne Bütchen. Sour Sweets in ne Tütchen. 30 Grad, trotzdem Beanie. Alle in Schießer und Bikini. Aus der Box geht ne Ace Beat. Unser Lieblingslied auf Repeat. Oh Mann, der Akku will da crank. Wo ist die Powerbank? Die Sonne sieht schön und das Herz wird schwer. Ist dir kalt, ne Menge Hoodie und Rötchen näher. Ich bin Jotro, Moja, nicht Jolo. Gehört Alpha Bay mit dem Sixpack. Jo, die hauen mir direkt weg. Ich hab ne Grill am Start. Wir treffen uns direkt im Park. Du bringst den Bürger mit und wir bleiben bis die Sonne umgeht. Gehört Alpha Bay mit dem Sixpack. Jo, die hauen mir direkt weg. Ich hab nen Grill am Start. Wir treffen uns direkt im Park. Du bringst ne Böcke mit und wir bleiben bis die Sonne untergeht. Cat Ballou heißt die Gruppe Urlaub. Wohl inspiriert von den hochsommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen ist also ein Sommerlied entstanden, das vorab schon als Single veröffentlicht wird. Ich bin Jo Drupp, ab hück han ich Urlaub. Ich fühle mich wohl, ab heute habe ich Urlaub, heißt es da. Im Video dazu geht es dann weitgehend über Urlaubsstimmung in Köln. Gedreht wurde am Deck Steiner Weiher und am Rheinufer, am Nieler Hafen und im Dünnwalder Waldbad. Nachdem Cat Ballou am vergangenen Wochenende noch vor mehr als 1000 Fans bei einem Festival in München aufgetreten sind, Witwer dazu, da war eine geile Stimmung. Die Leute haben fast alle mitgesungen, folgen noch zwei Konzerte in Paderborn und Opladen, eher auch für die Musiker der Urlaub ansteht. Witwer reist mit Freundin in die Toskana, Niesen hat mit Familie derzeit noch keine konkreten Reisepläne. Thema Kino im heutigen Niemandsland, zum Ende schon der Sendung. Der Film, den ich empfehlen möchte, den ich gesehen habe, heißt Koblik in der argentinischen Originalfassung und Capitan Koblik in den spanischen Kinos bzw. auf DVD hier in Spanien. Ich sag's direkt, ein spannender Film über die düstere Zeit der Militärdiktatur in Argentinien in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ich würde sagen, für Freunde des politischen Thrillers und des schwarzen Kinos fast schon ein kleines Muss. Hören wir mal in den Trailer rein. Der ist natürlich, und da muss man sagen, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Fassung gibt, nur für Leute zu empfehlen, die des Spanischen sehr gut mächtig sind und auch die argentinische Variante der spanischen Sprache sehr gut beherrschen. Denn die Argentinier in ihren Filmen, die nuscheln immer so vor sich hin viele. Und es gibt natürlich auch Vokabeln, Wortschatzprobleme oft zwischen Spaniern und Argentiniern. Da gibt es Wörter, die kann man nur verstehen, wenn man Argentinisch kennt. Gut, genug der Rede. Hören wir mal kurz in den Trailer und dann gebe ich ein paar weitere Informationen zu diesem Film. Koblik. te van a hacer todo tipo de preguntas para tratar de averiguar dónde puedo estar. Ellos no tienen idea de este lugar. ¿Vino a instalarse por acá? No, vine a darle una mano a un amigo. Soy el comisario de Colonia Elena. Yo soy el piloto de Alberto Tejero. ¿Nunca volaste en avión? ¿Y no le da miedo trabajar en algo tan peligroso? No lo tengo visto por la zona. Vielleicht hat jemand die Stimme erkannt. Es ist die Stimme des sehr bekannten Schauspielers Ricardo Darín. No le importa a nadie, salvo usted y a mí, que tenemos un negocio en común. ¿Cómo me dijiste que se llama? Koblik. ¿Tuviste algún incidente con el comisario? Es muy peligroso para mí quedarme acá. ¿Cómo vamos a seguir? Ein spannender Thriller. Der Film stammt aus dem Jahr 2016. Der Regisseur ist Herr Sebastian Borenstein, bekannt durch den erstaunlichen Film Un Cuento Chino, ein chinesisches Märchen. Vielleicht erinnert sich jemand, ebenfalls mit Ricardo Darín, an diesen Film, wo eine Kuh aus einem Flugzeug fällt. Ich glaube, auf ein Ruderboot, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls, auch hier ist Ricardo Darín der Protagonist, Kapitän Koblik, Kommandant der argentinischen Luftwaffe. Seine Vorgesetzten befehlen ihm, einen der berüchtigten Todesflüge, Vuelos de la Muerte, durchzuführen. Wir schreiben das Jahr 1977. Das dunkle Jahr. Verblüfft und wie mechanisch gehorcht Koblik anfänglich, doch als die Maschine in der Luft ist und die unglückseligen Gefangenen einer nach dem anderen über dem Meer aus dem Laderaum geworfen werden, hält Koblik es nicht mehr aus. Der Untertitel des Films No puedes escapar de tu conciencia, du kannst deinem Gewissen nicht entrinnen, personifiziert sich in diesem Piloten, in der Figur des Koblik, der kurz vor der Pensionierung steht und von einem Moment auf den anderen entscheiden muss, alles, aber auch alles, was sein Leben bisher ausmachte, hinzuwerfen und nur seinem Gewissen zu gehorchen. Koblik ist ein starker Film mit einer soliden, klar erzählten Geschichte. Genremäßig könnte man ihn zwischen Cine Noir und modernem Western ansiedeln. Besonders hervorzuheben auch die spanische Schauspielerin Inma Cuesta als Nancy, eine am incestuösen Terror ihres Onkels, ein schmieriger Fettsack, leidende Provinzschönheit. Ebenfalls großartig in der Rolle des regimetreuen faschistischen Bezirkspolizeichefs ist Oscar Martinez, bekannt auch schon aus dem Film Relatos Salvajes. Ein weiterer Protagonist dieses Films ist die Landschaft, die Pampa, mit ihren melancholischen, sich in die Fernen verlierenden Weiten. Kapitän Koblik, sehenswert. Ein heißer Sommer, ein Hit nach dem gleichnamigen Film, DDR-Musik. Die Sonne ganz erbarmungslos. In der Hölle ist die Hitze halb so groß. Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Irgendwo da muss doch auch noch Wasser sein. Wenn ich's finde, spring ich wie ich bin hinein. Heiße Sonne in diesem Jahr ist ein heiße Sonne, wie wunderbar. Einer der erfolgreichsten DEFA-Filme feiert am Sonntag am 29. um 15 Uhr in Sachsen als Musical-Premiere. Das Eduard von Winterstein Theater bringt den DDR-Kultstreifen Heißer Sommer mit den Schlagerstars Frank Schöbel und Chris Dörck auf die Naturbühne Greifensteine. Die heute 76-Jährige begeisterte 1968 in der Rolle als Stupsi neben ihrem Filmkollegen Schöbel alias Kai das Publikum. Zur Premiere werde sie als Ehrengast erwartet, teilte das Annaberger Theater im Vorfeld mit. Der Film, in dem sich die Wege von Stupsi und ihren Freundinnen immer wieder mit denen der Jungs um Frank Schöbel kreuzen, gilt als einer der erfolgreichsten DDR-Streifen. Gedreht wurde er unter anderem auf Rügen und Usedom. Schöbel und Dörck waren damals gerade frisch verheiratet, trennten sich jedoch 7 Jahre später. Die Geschichte über heiße Sommerflirts im Ostseeurlaub erlangte vor allem durch eingängige Schlager wie Was erleben, was nicht jeden Tag passiert oder Männer, die noch keine sind, Kultstatus. Während der Greifenstein-Festspiele 2018 sind bis Anfang September 8 weitere Open-Air-Aufführungen auf der Felsenbühne geplant. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Und ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Verbringen Sie ein wunderschönes Wochenende, trinken Sie viel und bleiben Sie glücklich. Agur, adeo, tschüss.